jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Prost, Kameraden! Vollmauer ist heut angesagt, Vollmauer so wie ich es mag. Hier ist heute meine Droge, Alfred Tetzler, mein Ideologe. Geh ich in die Kneipe rein, hau mir ein paar Bierchen rein. Und aus dem Bier und aus dem Korn fühle ich mich enorm in Form. Lanzer dröhnt aus der Musicbox, immer wieder bis ich cut. Lanzer dröhnt aus der Musicbox, immer wieder bis ich cut. Vollpower ist heut angesagt, Vollpower so wie ich es mag. Bier ist heute meine Droge, Alfred Tetzler, mein Ideologe. Scheiß auf die Alten, scheiß auf die Blagen, ja, ich kann noch mehr vertragen. Denn hier bin ich nicht allein und so wird es immer sein. Hier sind alle meine Freunde, hier versteht man meine Sorgen. Ja, hier bin ich nicht allein und ich bin stolz, ein Proll zu sein. Vollpower ist heut angesagt, Vollpower so wie ich es mag. Bier ist heute meine Droge, Alfred Tetzler, mein Ideologe. Bier ist heute meine Droge, Alfred Tetzler, mein Ideologe. Würden diese Fiesere hat was gegen KDF. Doch die Sau kann uns nicht hören, wir wollen nur noch Vollpower. Alle Spießer sehen schwarz, Platz 1 in den Trinkercharts. Vollpower, der Mega-Hit. Und alles grüllt, weil Lanzer mit! Vollpower ist heut angesagt, Vollpower so wie ich es mag. Bier ist heute meine Droge, Alfred Tetzler, mein Ideologe. Bei Bier!